Ihr hört immer noch den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Sylvain Esso. DJ Vadim ist dabei. Dann gibt's Neues von, oder überhaupt Neues, erstes Mal was von BT Hart. Alexis Taylor von Hot Chip ist dabei. Außerdem ein paar elektronische Sounds von Tom Weck. Eben gerade Hamilton Lighthouser, kennt man als Frontman von der New Yorker Band The Walkmen. Hat vor kurzem mit Black Hours sein Soloalbum, sein Debüt veröffentlicht. Davon war der Track zu hören mit dem Titel The Smallest Splinter. Und ebenfalls der nächste Herr, Peter Matthew Bauer, der Synthesizer-Spieler von den Walkmen, hat sich auch gerade selbstständig gemacht und veröffentlicht nächste Woche sein Debüt-Soloalbum sozusagen. Liberation heißt das, davon schon mal hier für euch. Der Track You Are The Chapel. Das war also Peter Matthew Bauer, ansonsten Synthi-Spieler bei The Walkmen und steht seinem Chef hier, Hamilton Lighthouser, eigentlich im Nichts nach, was die Solo-Pfade angeht. You Are The Chapel, der Track vom kommenden Album Liberation, erscheint nächste Woche. Ob dann auch noch andere Mitglieder von The Walkmen mit Solo-Platten aufwarten? Ja, warten wir es mal ab, ob da noch eine Schwemme auf uns zukommt. Tom Weck als nächstes, ein in London lebender Musiker. Musiker, Produzent, der ziemlich gute Musik macht. Luck heißt sein neuestes Werk. Und hier ist mal ein kleiner Ausschnitt daraus mit dem Track Sherman. Sherman, in Klammern, Animals in the Jungle. Das war Tom Weck. Der kommt aus London, versteht es wie kein zweiter eigentlich, knarzende Elektronik, Pop-Songs und Punk-Sounds miteinander zu vereinen. Das macht er auch ohne Abnutzungserscheinung auf seinem zwischen dritten Album Luck. Wirklich ziemlich toll, was Tom Weck hier seit Jahren auf höchstem Niveau zusammenzimmert. Und die Songs des neuesten Albums können sich wirklich extrem sehen und vor allen Dingen hören lassen. Hier kommt nochmal ein Track von ihm, Pushing Your Luck. Oh, your picket fight with the world's strongest man, and everybody is gonna gather around, but you're not gonna win, you're not gonna cut it. You need some strength just to make it happen. You just can't sit around biting your nails. I know you can do it, but if you're not gonna try, you're pushing your turn up the heat and bring you flowers for your daily allowance for getting through another day. But it won't last forever, so you better think how not to suck. Pushing Your Luck. Das war Tom Weck vom neuesten Album Luck. Wäre sicherlich auch einer der Anwärter gewesen fürs Album der Woche heute. Aber da hat doch eine andere Band das Rennen gemacht. Wer erfahrt ihr in ja, den nächsten Minuten sozusagen? Wenn Musiker aus so einem Bandkontext heraus Musik machen, klingt es manchmal eigentlich wie die Mutterband, um mal diesen Begriff hier anzubringen. Bestes Beispiel war vorher die beiden Herren Lighthouser oder auch Bauer, die ja bei den Walkmen mit dabei sind. Bei Alexis Taylor ist es anders gelagert. Er ist ja Mitglied von Hot Chip, da auch mit seiner Stimme sozusagen ganz maßgeblich zum Klangbild, zum Beitragen des Klangbilds verantwortlich und veröffentlicht gerade mit Await Barbarian sein zweites Soloalbum. Klingt überhaupt nicht wie Hot Chip. Stimme natürlich schon nach Alexis Taylor, aber der Rest der Musik ist dann doch einmal sozusagen auf links gedreht. Hier kommt er mit Without a Crutch in Klammern eine 2 dahinter, weil die Nummer 1 gibt es dann auch noch irgendwo in diesem Tracklisting des neuesten Albums. I'm bled it all away. It's not as if our hearts are tough. Why do we rob ourselves this rough? It's hard to know where this came from. And if it's best left out of song, I don't await barbarians who never leave their maskings on. Without a Crutch, das war Alexis Taylor und man merke sich überall, wo Alexis Taylor draufsteht, ist nicht Hot Chip drin. Der Track vom neuesten Album, Await Barbarians. DJ Vadim, heißt wirklich so mit Vornamen, Vadim Peade oder Peer vielleicht ausgesprochen. Er ist geboren in St. Petersburg, aber dann aufgewachsen in London. Inzwischen lebt er in New York und auch mal hier und da in Berlin. Und veröffentlicht eine Platte namens Dub Catcher. Vor allem das Cover da drauf ist ziemlich großartig. Er ist so ein bisschen als Superheld verkleidet, so comic-mäßig. Und schmeißt nur mit den Vinylscheiben so um sich, dass die Funken fliegen. Tolles Cover, muss ich sagen. Und ja, der Titel ist auch Programm, Dub Catcher. Es gibt viele Dub-Sounds, viele Reggae-Sounds auf diesem neuesten DJ Vadim-Album mit vielen Gästen dabei. Gabby Ranks, Jamelski, Demolition Man und viele, viele andere. Bei dem Track, den wir hören werden, Originated, ist Dynamite MC an den Vocals mit dabei. Anything that is my job is me originated, although anything that is my job is me originated, although anything that is my job is me originated, although anything that is my job is me originated, although anything that is my job is me originated, although anything that is my job is me originated, although anything that is my job is me originated, although anything that is my job is me originated. Yeah. Anytime I get up on the rhythm and I step on the rhythm and I wreck any rhythm and I work any rhythm and I hurt any rhythm and I rip it up and I go berserk and I feel like wow. Better get low, my sound of a time for the get go. In sync, microphone kingpin, rinse it under my Guinness, on my roots, on my chin sync. And it's a match up when I mic on me, originate it. Just like some tipper, I remind you best appreciate it. Just like Levi from Saxon Stones, you know me, I feel it. And with that speed, I feel you like it, speed, I feel it. Room set all on my own with a sound class TDK. Man, I blast that every day. I'm a double time, I perfect it, protected. Now it's selected, and I never yet been rejected. Respected, cause I keep it hectic. I get them with stereo, let it go. Then I go minimal, original, criminal, kicking it physical, syllable, topical. Tell me, get stoppable, tell me, get stoppable. Never good ever. My pleasure is measured in decibels, bigger and better and better than kettlebells. I love them, your style, ball forward. Anything that is my job is me originated, although anything that is my job is me originated, although anything that is my job is me originated, although anything that is my job is me originated, anything that I'm on shot, anything that I'm on shot, anything that I'm on shot, anything that I'm on shot. Anything that come out of my mouth, from a east and a west and a north and a north and a east and a west and a south. Rude boy, what you talking about? Big tune that if I didn't promote. that some boy right on the throat. Bill split for 50 pound note. We had original rough next coat. I've been ripping dance for years and hunter style of 55 gazing. Every line is like a new line with a new line ripping upon the old line. Forward, my direction I'm moving forward. This selection is moving forward. Step in the room, you know we're moving forward. Till they call out rewind. I keep it hard as coffee. Don't you be moving sloppy. You wanna be original, don't make a photocopy. Maybe you'll be remembered. Maybe the world will holler. Maybe you'll be a DJ. People want to follow. Anything that I'm a chat is me originated. All the anything that I'm a chat is me originated. All the anything that I'm a chat is me originated. All the anything that I'm a chat is me originated. Bad him, you're a bad boy. Dinah, Dinah. Anything that I'm a chat, this me originated. Said anything that I'm a chat, this me originated. Said anything that I'm a chat, this me originated. Said anything that I'm a chat, this me originated. DJ Vadim hörten wir mit seinem Originated featuring Dynamite MC. Schon erstaunlich, dass der immer noch dabei ist. Seine ersten Platten hat er rausgebracht, 95. Ich habe sogar noch so ein paar richtig alte Scheiben von ihm im Schrank stehen auch, wo er soundmäßig ganz, ganz anders klang und auch eine ganz andere elektronische Ecke sich bewegte. Und ja, man merkt, er ist ein musikalisches Chamäleon. DJ Vadim hier mit seinem neuen Album Dub Catcher. Schöner Titel auch, wie ich finde, und passt auf jeden Fall zur Musik, die man darauf hören kann. The Antlers sind eine Band aus New York um den Sänger, Gitarristen, Songschreiber Peter Silberman. Das Trio veröffentlicht jetzt ihr viertes Album Familiars, betitelt. Schöne, ruhige Indie, eher Rock als Indie-Songs eigentlich. Hier kommen The Antlers mit ihrem Track Palace. Sunday Service und das gerade eben waren BT Hart mit dem Track Banana Bread. Das Ganze vom Album Mixed Blessings und ihr könnt euch das schon vorstellen. Dieses Werk von dieser Band ist hier Platte der Woche beim Sunday Service. BT Hart wurden 2010 in London gegründet. Drei der vier Bandmitglieder sind alleine Schlagzeuger. Das klingt erstmal komisch, aber neben dem Schlagstöcken wollen auch noch andere Dinge bedient werden. Der Sampler zum Beispiel, gesungen werden muss auch noch. Deshalb wird sich dort abgewechselt am Schlagzeug und trotzdem natürlich klingt das alles sehr polyrhythmisch und erinnert natürlich an afrikanische Sounds. Die Band selbst hat Bands wie Beach Boys oder Olivia Trimmer Control als Vorbilder genannt. Ich würde andere raushören, zum Beispiel Animal Collective oder auch Vampire Weekend sind hier ganz, ganz stark rauszuhören bei diesem Debütalbum Mixed Blessings von BT Hart. Vor allem auch bei diesem Track hier Seafood, der klingt wirklich 1:1 fast geklaut. Thank you. waren BT Hart mit ihrem Song Seafood und ja, die klauen ganz, ganz stark. Zum einen die Vertracktheit von Animal Collective, zum anderen den Afro-Pop-Sound, den man kennt von Vampire Weekend natürlich. Selbst bezeichnen ihre Musik als Psychedelic Drum Pop, aber wie würden Animal Collective ihre eigene Musik wohl bezeichnen? Auch wenn hier vieles klingt, als sei schon mal gehört worden. Ihr Debütalbum Mixed Blessings ist ein äußerst gelungenes Werk. Und damit die Hipster aus London nicht immer neidisch nach Brooklyn schauen müssen, wo ja Animal Collective und Vampire Weekend natürlich herkommen, haben sie jetzt ihren eigenen Klon und damit vielleicht ja auch die Keimzelle für viele neue spannende Musik. Animal Collective und auch Vampire Weekend waren vor Jahren auch die Vorreiter einer ganzen New Yorker Musikszene. Also Beauty Heart, BT Heart mit ihrem Album Mixed Blessings. Hier ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Ein weiterer großartiger Track von dieser Platte heißt Greetings to Ablis. I'm waiting for my turn. Sound, also BT Hart, nicht irgendwie Animal Collective oder Vampire Weekend, sondern wie gesagt, der Klon in diesem Fall aus London, BT Hart. Trotzdem eine tolle Platte, Mixed Blessings mit zwei Handvoll richtig guter Tracks drauf, wie der eben gerade gehörte Greetings to Ablis und dieses Werk hier, Album der Woche, natürlich beim Sunday Service. Die Musik ist genau die, die ich wirklich richtig, richtig gerne hören mag. Und wenn es geklaut ist und gut gemacht ist, dann ist mir das auch egal. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Sylvan Esso als nächstes. Ein Duo bestehend aus Amelia Meth und Nick Sanborn haben mit Sylvan Esso gerade eben, also selbst betitelt, ihr Debütalbum veröffentlicht. Klingt spannend, klingt gut. Muss man wirklich ein paar Mal hören, um da reinzukommen. Hier kommt ihr Track Dress. We come to grips with our wrists. We come to sound with our mouth. We sing of what we think we know. Mother fire, skin and flowers. And we move just like the birds. Moving amidst the other birds. And we move just like the fish. Rolling away from larger. And I know I projected the line of lacking. But oh, you look like a morning star. To see who we are. Ooh. And I know you're projecting the lie of lacking. But oh, you look like a morning star. To see who we are. Ooh. You look good in the west. See how you clap those hands. You look good in the south. See how you use your mouth. Good knees, our elbows and knees. To the honey dipper, to the sun shifter. Track Dress von Sylvan Esso. Diesen Namen finde ich ein bisschen komisch, aber egal. Die beiden Mitstreiter hier, Emilia Meth, hat früher mal oder vielleicht sogar auch immer noch bei einer Band namens Mountain Man mitgemacht. Es ist eine reine Gesangsgruppe, also ohne Instrumente. Ansonsten ist sie noch bei Feist, bei ihrer ja, Touring-Band mit dabei. Und der zweite im Bunde, Nick Sanborn, spielt ansonsten auch Bass bei Megafaun. Und hier ist die Arbeit ganz klar verteilt bei Sylvan S.O. Emilia Meth natürlich singt, irgendwie so Richtung Indie-Folk. Und der Nick Sanborn, der dreht an den Knöpfchen und programmiert die Elektronik. Das funktioniert zusammen ziemlich gut, wie ich finde. Erst beim dritten, vierten Mal hören, stellen sich die Songs langsam ein und bilden fast schon so eine Art Ohrwürmer. Da ist es ganz weit von weg von natürlich noch, aber beim ersten Mal durchhören war ich ein bisschen verstört. Man braucht da so ein paar Anläufe für, das soll euch nur gesagt sein. Auch hiervon noch ein zweiter Track, HSKT, der Titel 4 von Sylvan Esso. I got a television, it's filling me with home. I got a television, it's filling me with home. Wherever I end up, wherever I roam. I got a television, it's filling me with home. I got a phone, it beeps, makes me know I'm not alone. I got a phone, it beeps, makes me know I'm not alone. Wherever I end up, I sleep like a stone. Yeah, I got a phone, it beats, makes me know I'm not alone. My head, my shoulders, knees and toes. My head, my shoulders, knees and toes. My head, my shoulders, knees and toes. They're running everywhere in between. Wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wanna get, wan HSKT. Das war ein Track von Sylvain Esso von ihrem selbstbetitelten Debütalbum. Selbstbetitelt auch das Werk von Acquaintances. Das sind fünf Herren aus den USA. Die kennt man von anderen Zusammenhängen, wie zum Beispiel von Don Caballero oder auch, wer ist noch dabei, Atomborn Pocket Knife oder auch Ted Leo and the Pharmacists, also alles Leute, die aus anderen Band-Zusammenhängen kommen. Die haben eine Platte veröffentlicht, selbstbetitelt Acquaintances, die wirklich ganz spannend auch klingt. Wir hören den Track Lower Your Expectations, Increase Your Odds. Das ist auch der letzte Track hier vom Sunday Service. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Bis nächste Woche.